jedem von uns gibt es zwei Wesen. Es ist der Fluch der Menschheit, dass Gut und Böse, diese unversöhnlichen Zwillinge, einen ewigen Kampf in uns führen müssen. Ich sagte mir, wenn es mir gelänge, diese beiden Naturen in zwei getrennte Persönlichkeiten zu spalten, wäre das Leben von jeder Unerträglichkeit befreit.